Margareta. Forte böse Geister grimmen hohl, drang in mein Herz, der Liebe stimmen tun. Margareta. Ich weiß, doch damit, wir müssen fahren.